Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Heute Nacht mit dem Motto Don't Forget to Remember. Ausschließlich frühe Songs der Bee Gees gibt's noch bis 3 Uhr hier im Deutschlandfunk in Original- und Coverversionen. Am Mikrofon ist Michael Frank. Das war ein Song von Robin Gibbs erstem Soloalbum aus dem Jahr 1970. Die Platte heißt Robin's Rain und zu hören war Farmer Ferdinand Hugh Hudson. Mit Abstand das ungewöhnlichste Stück des Albums. Solch dissonanten Orchesterklänge wie im Intro des Songs finden sich auf Platten der drei Gibb-Brüder Barry, Robin und Morris sonst nicht und auch die Kombination von Streichorchester und Wah-Wah-Gitarre klingt bis heute ziemlich unerhört. Passend zu den Moll-Akkorden handelt der Song von dem traurigen Schicksal des Farmers Ferdinand Hudson. Nun ist es Morgengrauen, ein neuer Tag ist geboren, aber mit einer Spur Verzweiflung. Der neue Tag leuchtet, aber viele waren nicht mehr da. Farmer Ferdinand Hudson hatte viel mehr verloren, als er gewonnen hatte. Er saß am Tisch und weinte in seinen Rum. Die Spinnweben hingen schwer und trist herab. Der Song endet mit dem Tod des Farmers. Die Lyrik der Gibb-Brüder konnte in ihrer Frühphase mitunter versponnen und wunderlich klingen und das auch schon vor dem psychedelischen Jahr 1967. Im nächsten Song werden zum Beispiel Menschen beschrieben, die so groß wie ein Kirchturm sind und weicher als Sirup. Der Song ist ein Porträt der Second-Hand People, der Leute aus zweiter Hand. Schau dir die Risse in der Wand an. Was das alles bedeutet, wissen wir nicht. Wir haben kein Feuer, um unsere Füße zu wärmen, keinen Groschen, um uns etwas zu essen zu kaufen. Wir arbeiten nicht, leisten keine Sklavenarbeit, haben ein Gehirn nicht verdient. Wir sind es nicht wert, gerettet zu werden. Secondhand People. So groß wie ein Kirchturm, weicher als Sirup. In einem Teich sind wir. Secondhand People von den Bee Gees, aufgenommen 1966 in Australien, im letzten Jahr vor ihrer Rückkehr in ihr Heimatland England. Das war ein Frühwerk der Bee Gees aus dem Jahr 1966. Der Song über die Secondhand People erschien auf der zweiten australischen LP der drei Brüder. Komponiert wurde der Song von Barry Gibb, der war damals 19 Jahre alt. Die beiden Zwillinge, Robin und Maurice, waren 16. Anfang 1967 kehrten die Gibb-Brüder nach England zurück. Die Karrierechancen in Australien schienen zu begrenzt. Die bekannte internationale Erfolgsgeschichte der Band begann mit der ersten in England produzierten Single, einem Song über ein Minenunglück, gesungen aus der Perspektive von zwei verschütteten Minenarbeitern zwischen Hoffnung auf Rettung und der Angst, dass die Suchenden aufgegeben haben. New York Mining Disaster 1941 kam im Frühjahr 1967 in die amerikanischen, englischen und deutschen Top Ten. Und es war nicht der letzte Bee Gees Song mit ungewöhnlichem Inhalt. Hier ist erstmal ein Song über den Erfinder der Glühbirne und des Phonographen Thomas Alva Edison. Danach gibt's einen Song über Zitronen, die niemals vergessen, Lemons Never Forget. Und am Ende der ersten Bee Gees Trilogie der heutigen Soundcheck-Folge heißt es, jeder christliche löwenherzige Mann wird dir zeigen. Every Christian lion-hearted man will show you. Aber los geht's erstmal mit dem Song der Bee Gees über Edison. Cylinders to please when Edison came to stay. Edison came to stay. Edison set the world on fire. He really made their day. Station to station, many wires. Edison came to stay. Edison came to stay. Oh. Got a lot to learn, but it's someone else's turn. Edison's here to stay. Edison's here to stay. say, you'll be the man to write his story. Edison's here to stay. Edison's here to stay. Oh, how look at us now. We still got a lot to learn, but it's someone else's turn. Edison's here to stay. Edison's here to stay. He made electric lights to read. He gave us light today. He gave us cylinders to please. When Edison came to stay, Edison came to stay. Edison came to stay. Edison came to stay. To write his story, Edison came to stay. Edison came to stay. All the world can hear his story. Edison came to stay. Edison came to stay. Edison came to stay. Edison came to stay. Edison came to stay. Frühe Songs der Bee Gees gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das heißt Musik aus den Jahren 1965 bis 1970. Zu hören waren gerade LP-Tracks aus den Jahren 1967 bis 1969. Los ging's mit dem Song Edison vom 69er Doppelalbum Odessa. Danach gab's Lemons Never Forget. Die ersten drei Strophen gehen davon etwa so. Übrigens, es sollten ein paar Veränderungen vorgenommen werden. Du musst arbeiten, wenn du in der Situation bist, sparen zu müssen. Ein Apfel ist ein Narr, aber Zitronen vergessen nie. Du musst da cool rangehen, bevor sie kommen und das Netz auswerfen. Warte mal, rück deine Krawatte zurecht. Nimm's leicht, wenn du dich traust. Ein Apfel ist ein Narr, aber Zitronen vergessen nie. Bleib cool, bevor sie kommen und das Netz auswerfen. Sei nicht blind, du hast Verstand zum Denken. Stopp die Glocken, die so laut läuten, nicke nicht, sonst erregst du öffentliches Aufsehen. Denk einfach an all das, wofür du so hart gearbeitet hast. Die Zitrone singt mein Lied, sie kannte es sowieso schon die ganze Zeit. Abgesehen von dem ein oder anderen unübersetzbaren Wortspiel waren das also die ersten drei Strophen von Lemons Never Forget vom Bee Gees Album Horizontal anno 1968. Für manche ist so ein Text vielleicht einfach unzusammenhängender Unsinn und oder der Versuch, sich an den psychedelischen Trend der Zeit anzupassen. Auf andere wirken die rätselhaften Bilder gerade wegen des Bedarfs an eigenem Fantasie-Input reizvoll und die Musik passt ja auch sehr gut dazu. Noch ein Bee Gees-Song war gerade zu hören, ein Track vom 67er Album Bee Gees First. Every Christian Lion-Hearted Man Will Show You heißt er ein Song mit Anspielungen auf Kirchenmusik und reichlich unirdische Streicherklänge vom Mellotron, gespielt von Maurice Gibb. Es war seltsam, erinnerte sich Maurice Gibb später an das Jahr 1967. In einem Moment war ich in Australien, verschlang die Beatles Fanclub-Bücher und 2 Monate später war ich im Londoner Speakeasy Club und betrank mich mit ihnen zusammen. Oder Lennon zeigte mir, wie das Mellotron, das er bei Strawberry Fields Forever gespielt hatte, benutzt wird. Jumbo said to say goodnight. zwei der raren Bee Gees-Nummern, die nicht von Streichern umwoben sind. Beide sind aus dem Jahr 1968. Gerade eben die Nummer mit dem genialen Anfangsakkord von Gitarre und Klavier. Das war der Titelsong der zweiten Bee Gees-LP, die 1968 erschien. Idea heißt der Song und die Platte. Und davor gab es eine ungewöhnlich flotte Single-A-Seite der Bee Gees. Jumbo heißt die Uptempo-Nummer mit dem schnellen Sprechgesang am Schluss. Sie war kommerziell längst nicht so erfolgreich wie die fünf vorherigen Singles seit New Morning, New York Mining Disaster. Die Band hatte sich einmal gegenüber Manager Robert Stickwood durchgesetzt und bedauerte das später. Eigentlich hätte die Ballade auf der B-Seite doch die A-Seite sein sollen. The Singer Sang His Song ist auch sicher ein schöner Song und deshalb gibt's den auch nachher noch in der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk ab 2.05 Uhr. Bevor die Bee Gees 1967 nach England zurückgekehrt waren, hatten sie im November 66 Kontakt mit NEMS Enterprises von Beatles-Manager Brian Epstein aufgenommen. Direktor der Firma war damals Epsteins Geschäftspartner Robert Stickwood. Bekanntlich wurde der wenig später Manager der Bee Gees. Er gründete in den 70er Jahren sein eigenes Label und Eric Clapton gehörte dann auch zu seinen Klienten. Die Bee Gees hatten an NEMS diverse Songs aus ihrer bisherigen Karriere in Australien geschickt, Single- und LP-Tracks und bis dato unveröffentlichte Songs in Demoform. Einige davon nahmen die Bee Gees leider nie selber auf, aber Stickwood sorgte dafür, dass sie anderen Bands und Sängern angeboten wurden. Zuerst gibt's einen Song über einen Spielzeugmacher aus der Stadt Tuxley und nach einer kleinen Pause einen bemerkenswerten Song über Mrs. Gillespies Kühlschrank. Hier ist aber erstmal Billy J. Kramer, diesmal ohne seine Dakotas, aber dafür mit den drei Gibb-Brüdern als Background-Chor. Town of Tuxley's Toymaker. Thank you. Songs aus der Feder der Gibb-Brüder, aufgenommen 1967, nicht von den Bee Gees, sondern von Billy J. Kramer und einer erfolglosen Band, die sich Sands nannte. Beide Perlen finden sich auf einer Sammlung mit sehr unterschiedlich gelungenen Coverversionen von Bee Gees Songs. Der Titel der CD ist ein Zitat aus dem Song New York Mining Disaster 1941. Die Sammlung heißt Maybe Someone is Digging Underground und die Sammlung erschien 2004. Sie ist unter anderem dem Andenken des 2003 verstorbenen Multiinstrumentalisten Maurice Gibb gewidmet. Hier ist noch ein Rückblick auf die Zeit der Bee Gees in Australien. Musik von Platten der Bee Gees aus den Jahren 1965 und 66. You love me up, you let me down. How can I love? You give me no ground. Still hear the sound of die Bee Gees geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Genau gesagt, um deren Frühwerk. Zwei Songs von Barry Gibb waren gerade zu hören, To Be or Not To Be und Jingle Jangle, mit vermutlich Morris Gibb an der Mandoline. Der erste Song, der so klang wie die frühen Rock'n'Roll-Aufnahmen der Beatles, wurde 1965 aufgenommen, Song Nummer 2 1966, alles natürlich in Australien. Ende 1957, die drei Brüder waren 11 bzw. 8 Jahre alt, hatten die drei als Rattlesnakes ihren ersten Auftritt in England noch. Im Spätsommer 58 war die Familie nach Australien übersiedelt, ein oder zwei Jahre später begannen sie mit regelmäßigen professionellen Engagements, erste Plattenaufnahmen machten sie 1963. Ihre Art, mehrstimmig im Chor zu singen, entwickelten sie schon bevor sie von den Beatles hörten. Ihr Vater, der Musiker und Bandleader Hugh Gibb, hatte zu Hause unter anderem viele 78er Shellac-Platten der Mills Brothers gehabt, deren besondere Chorharmonien hatte er sehr gemocht und sie damals auch seinen Söhnen beigebracht. Mr. Barker, clither, oh, shine my shoes, fly me to the moon, never before have I seen the like. Mr. Barker, then the moment of depression fell around. Mr. Barker, and the changes of expression to a frown. My friend Barker, there must be something there, shadow of a light, meaning that we are here. Mr. Barker, then the moment of depression fell around. Mr. Barker, and the changes of expression to a frown. My friend Barker, there must be something there, shadow of a light, meaning then we are here. Mr. Barker, Barker, sing me a song. Instead of counting trees, collecting airplane numbers now. Mr. Barker, glitter, oh, shine my shoes. Fly me to the moon, never before have I seen the like. Mr. Barker, every day, Saturday, feeling in steadily, laughing and being. waren zwei B-Seiten von zwei aufeinanderfolgenden Nummer 1-Hits der Bee Gees in Deutschland. Barker of the UFO war die Rückseite von Massachusetts und Sir Geoffrey Saved the World die B-Seite von World. Beide Nummern kamen 1967 in die internationalen Charts, zuerst Massachusetts im September und World dann gleich anschließend im November 67. Zu hören waren gerade auch die Original 7-Inch-Singles von damals, gut zu hören am Knistern, aber das alles auch in gloriosem Mono. Ein Großteil der Platten heute Nacht sind aus Vinyl. Die Musik der Bee Gees klingt einfach besser, weil authentischer in der analogen Form. Bei den CD-Editionen der Bee Gees versteckt sich ein Teil der Magie vor dem analytischen Laserskalpell. Das Klangbild ist zwar durchsichtiger in der remasterten Version, aber das ist hier kein Vorteil. Deshalb jetzt hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk weiter Gelegenheit, den Ideen der Bee Gees im Vinylklang zu lauschen. Red champagne with bring back memories. Think of something nice. Fragrant lemon trees. I can feel the sneaking sky. I don't want to know. It's filling up the air. Grandpa. Just as fast as you can. I've got no reason to drag. Das waren drei Songs von den Bee Gees LPs Horizontal und Bee Gees First. Beide wurden 1967 aufgenommen. Horizontal erschien allerdings erst 1968. Der deutlich vom Taxman der Beatles inspirierte letzte Song, der heißt In My Own Time. Und eines der cleveren Details des Songs ist, dass am Ende ab und zu ein Dreivierteltakt zwischen die übliche Vierertakte eingeschoben wird, wie zur Unterstützung der Textaussage In My Own Time. Dieser Song und der erste der Trilogie, Red Chair Fadeaway, sind von dem Album Bee Gees First. Der Song in der Mitte trägt den schönen Titel The Earnest of Being George. Soundcheck-Stunde mit frühen Songs der Bee Gees geht so langsam zu Ende. Das war gerade das Duo Esther und Avi Oferim mit ihrem Hit aus dem Jahr 1967, Morning of My Life, komponiert von Barry Gibb 1965 in Australien. Zum Schluss die Marbles mit ihrem 68er Hit Only One Woman, auch wieder aus der Feder der Gebrüder Gibb. Deutschlandfunk.